Kapitel 4 Hören. Was erzählt die Wirtin? Beantworte kurz die folgenden Fragen. Die Wirtin. Der Mann sah ja schon nicht ganz normal aus. Aber ich habe gedacht, er bezahlt am Ende, wie alle anderen. Für 24 Pfennige. So habe ich das gesagt. Hier essen die Herren für 24 Pfennige. Und der ist für 3. Und was sagt er dann? Bitte, gebt mir jetzt die 24 Pfennige. Die Polizei habe ich nicht gerufen. Die lachen sich doch tot. Für 24 Pfennige. Das sagt man doch so. Natürlich heißt das nicht, dass ich bezahle. Aber das passiert mir nicht mehr. Jetzt sage ich klar und deutlich. Wer hier ist, bezahlt 24 Pfennige.